بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. على سوق بيت الله دي مهندة بلتن الله زيغن هايل من هاتس كايز من قفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Liebe Geschwister, gestern haben wir zum ersten Mal über die Säule des Imans an den letzten Tag gesprochen und heute setzen wir dieses Thema fort. Wir haben gesagt, dass wir dieses Thema in zwei Teile teilen. Heute ist der zweite Teil von beiden Teilen. Beim letzten Mal haben wir über Al-Ba'ath gesprochen. Al-Ba'ath, damit ist die Auferweckung gemeint, der Toten zum Leben. Und der nächste Schritt, der folgt, ist sozusagen Al-Hashr. Das Wort Hashr auf Arabisch bedeutet Versammlung oder das Zusammenscharen. Und gemeint ist, dass die Menschen versammelt werden zum Versammlungsplatz. Auf Arabisch Al-Mahshar. Und dieser Versammlungsplatz, das ist der Ort, an dem die Menschen sich, zusammengeschart werden, barfüßig und nackt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es uns mitgeteilt hat. Allah sagt in Surat Al-Kahf, Surah Nummer 18, Vers 47, وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرُ الْأَرْضَ بَارِزَةَ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Und gedenke des Tages, da wir die Berge versetzen und du die Erde kahl hervortreten sehen wirst und wir niemanden von ihnen auslassen werden. Das heißt, alle Menschen werden zu diesem Versammlungsplatz versammelt werden. Aisha radiallahu ta'ala anha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, sie berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: تحشرون حفاتا عراتا غرلا. قالت عائشة فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. عائشة berichtet, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Ihr werdet barfüßig, nackt und unbeschnitten versammelt werden. Daraufhin sagte Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein: O Gesandte Allahs, die Männer und Frauen, die einen schauen die anderen an. Und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Die Situation wird gewaltiger sein, als dass sie dies kümmern würde. Dieser Hashr, diese Art der Versammlung, bezieht sich wie gesagt auf die Gläubigen als auch die nichtgläubigen Menschen, auf alle. Der Koran al-Karim weist darauf hin, dass es eine zweite Form von Hashr gibt, und zwar in Bezug auf die Paradiesbewohner und einmal in Bezug auf die Höllenbewohner. Allah sagte in Surat Maryam, Surah Nummer 19, Vers 85, يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا. Am Tag, an dem wir die Gottesfürchtigen zum Al-Abama als eine Abordnung versammeln werden. Das heißt, eine Abordnung, liebe Geschwister, jemand, der ein Abgeordneter ist, der hat ein bestimmtes Ziel, der verreist, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Er hat eine bestimmte Absicht und hat ein bestimmtes Vorhaben. Und das ist das Ziel der gläubigen Menschen, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen hat Allah sie beschrieben wie Abgeordnete, die sich beim Al-Abama versammelt werden. Und manche Tafsir-Gelehrten haben gesagt, sie werden reitend sich beim Al-Abama versammeln werden. Im Gegensatz dazu, die Kafirun, die ungläubigen Menschen, wie es in Surat Al-Furqan heißt, Surah Nummer 25, Vers 34, الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. Allah sagte, diejenigen, die auf ihren Gesichtern zusammengescharrt werden zur Hölle, jene sind es, die in der schlechtesten Lage sein werden, jene sind es, die am weitesten vom Weg abgeirrt sind. Was bedeutet das? Wie können die Menschen auf ihren Gesichtern zusammengescharrt werden? Das ist eine Sache, über die das ist eine Sache des Verborgenen von Al-Ghaib, und Allah subhanahu wa ta'ala ist zu allem imstande. Und es gibt eine entsprechende Überlieferung dazu in Sunan al-Tirmidhi rahimahullah. Allerdings ist diese Überlieferung umstritten. Das heißt, manche Gelehrte haben sie als authentisch eingestuft, wie al-Tirmidhi selbst, und andere wiederum haben die Überlieferung als schwach eingestuft. Aber inhaltlich bestätigt sie diese Aya, und deswegen möchte ich sie euch nicht vorenthalten. In dieser Überlieferung heißt es, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ. Am Tag der Auferstehung werden die Menschen zu drei Gruppen zusammengescharrt werden. Das heißt, eine Gruppe da, eine Gruppe da und eine Gruppe da. Oder verschiedenartige Gruppen. صِنْفًا مُشَاتًا وَصِنْفًا رُكْبَانًا وَصِنْفًا عَلَى وُجُوهِهِمْ. Die eine Gruppe, die wird laufen, die wird gehen zu Fuß. Die andere Gruppe wird reiten. Und die dritte Gruppe, sie wird auf ihren Gesichtern laufen. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَكَيْفَ يَمْشُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ. Es wurde gesagt, O Gesandter Allahs, wie werden sie auf ihren Gesichtern laufen? قَالَ إِنَّ الَّذِي أَمْشَاهُمْ عَلَى أَقْدَامِهِمْ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der sie dazu gebracht hat, auf ihren Füßen zu laufen, ist auch imstande, sie dazu zu bringen, auf ihren Gesichtern zu laufen. أَمَا إِنَّهُمْ يَتَّقُونَ بِوُجُوهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَشَوْكٍ. Und sie werden mit ihren Gesichtern versuchen, jedem Hügel und jedem Dorn aus dem Weg zu gehen. Diese und in anderen Überlieferungen in Sahih Muslim sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ. Das heißt, jeder Mensch wird, oder jeder Diener Allahs, wird in dem Zustand auferstehen, wie er gestorben ist. Und wie gesagt, deswegen diese Hadithe weisen alle inhaltlich darauf hin, dass die Menschen, wie wir gestern gesagt haben, in unterschiedlichen Zuständen auferweckt werden. Wie zum Beispiel derjenige, der Zinsen geschlungen hat, da weist der Koran darauf hin, dass diese Menschen, die Zinsen genommen haben, sie werden Yawm al-Qiyamah auferstehen mit fetten Bäuchen, die so groß sind, dass sie das Gleichgewicht verlieren. Jedes Mal, wenn sie aufstehen wollen und gerade stehen, verlieren sie wieder das Gleichgewicht und fallen auf ihre Gesichter nieder. Und auch sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in einer anderen Überlieferung bei Tirmidhi, und diese Überlieferung sagte Abu Isa rahimahullah, sie ist hasan und sahih, er sagte, يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ. Die überheblichen Menschen werden am Tag der Auferstehung wie kleine Ameisen auferweckt werden. فِي صُوَرِ الرِّجَالِ, in der Gestalt von Menschen, in der Gestalt von Menschen. يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Die Erniedrigung wird sie von allen Seiten überdecken. فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسْ. Sie werden zu einem Gefängnis in der Hölle versammelt werden, gezogen werden, das Bulas heißt. تَعْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَاتِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةِ الْخِبَالِ. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte weiterhin, und sie werden, dann wird sie das Feuer aller Feuer überkommen und sie werden vom Saft der Höllenbewohner zu trinken bekommen, dem Schlamm der Verwirrung, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und der Begriff, der Name dieses Gefängnisses in der Hölle, Bulas, kommt vom arabischen Wort Iblas, und Iblas kommt vom Wort Ya's, und Ya's bedeutet Verzweiflung. Das heißt, es ist der Ort, an dem diese ungläubigen Menschen ihre Hoffnung aufgeben werden, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und die Menschen, liebe Geschwister, werden sich also dementsprechend, was sie geglaubt haben und dementsprechend, wie rechtschaffen sie gewesen sind, auferstehen. Aber diese Auferstehung an sich wird stattfinden sowohl mit dem Körper als auch mit der Seele. Das heißt, dieser Körper, in dem du dich befindest, dieser Körper wird wieder von Allah subhanahu wa ta'ala zum Leben erweckt werden, aber auf eine andere Art und Weise, anders als du es vielleicht kennst. Das ist, liebe Geschwister, der Ort, das ist sozusagen die Versammlung, das, was man auf Arabisch Al-Hashr nennt. Und es gibt eine ganze Sura, die auch Al-Hashr übrigens heißt. Ein weiterer Aspekt, es gibt vieles über den Tag der Auferstehung zu sagen, über Yawm al-Qiyamah, weil wir auch gesagt haben, der Yawm al-Qiyamah hat verschiedene Namen, weil eben verschiedene Dinge stattfinden werden in diesem Tag. Und eine weitere Sache, die zur Aqida ebenfalls gehört, gehört die Shafa'a. Die Shafa'a, liebe Geschwister, auf Deutsch übersetzt bedeutet Fürsprache. Fürsprache ist eine Art, ein gutes Wort einzulegen. wenn du also eine bestimmte Stellung hast bei einem anderen Menschen, die eine andere Person nicht genießt, ihr seid drei Leute, einer möchte zu einer bestimmten Person gelangen, von etwas, was sie haben, aber sie kennt sie nicht, dann kommt eine zweite Person sozusagen als Vermittler dazwischen und legt ein gutes Wort für die dritte Person ein, woraufhin die Person diese Fürsprache annimmt. Das nennt man ein gutes Wort einlegen. In der Religion meinen wir damit Unterschiedliches, aber prinzipiell ist es eine Form von Dua. Es ist eine Form von Dua, eine Form des Bittgebetes. Denn gemeint ist, dass man bei Allah subhanahu wa ta'ala ein gutes Wort einlegt. Jemand, der eine gute Position hat bei Allah subhanahu wa ta'ala, wie zum Beispiel unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er legt ein gutes Wort ein für andere Menschen. Das ist mit Shafa'a gemeint. Das heißt also, zusammengefasst, um etwas Gutes zu bitten. Allah um etwas Gutes im Jenseits zu bitten. Das ist mit Shafa'a gemeint. Im Diesseits meint man damit etwas anderes, aber das ist, was wir meinen, wenn wir über die Shafa'a Yawm al-Qiyamah sprechen. Allah ist derjenige, das ist unser Ziel, das wir haben bei der Shafa'a. Und jetzt ist die Frage, dieses gute Wort einlegen. Wer kann dieses gute Wort einlegen und wer hat dazu das Recht? Es gibt verschiedene Arten des guten Wortes Einlegens, aber hier müssen wir eine Angelegenheit kurz hineinschieben. Wir haben gesagt, Shafa'a ist eine Form von Dua. Und deswegen darf die Shafa'a, diese Form von Dua, nur an Allah subhanahu wa ta'ala gerichtet werden. Kein Mensch darf einen anderen verstorbenen Menschen darum bitten, dass er Fürsprache bei ihm, bei Allah subhanahu wa ta'ala einlegen darf. Das heißt, ja, es stimmt, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam Fürsprache einlegen wird, aber wie kannst du ihn dazu bringen, dass er Fürsprache für dich einlegt, nicht indem du Dua zum Propheten sallallahu alaihi wasallam machst, denn das ist Schirk, sondern indem du das machst, was er gesagt hat. Wie zum Beispiel häufig den Friedensgruß über den Propheten sallallahu alaihi wasallam sprechen. Allahumma salli ala Muhammad. Oder indem du seiner Sunna folgst. Das sind die Arten. Ansonsten heutzutage, wenn jemand zum Beispiel sagt, wal'iyadu billah, Allah bewahre uns davor, dass jemand den Propheten jetzt, während er gestorben ist, darum bittet, dass er bei Allah Fürsprache einlegt, ist eine Form von Dua, und Dua darf nur an Allah subhanahu wa ta'ala gerichtet werden, an niemanden sonst. Wir haben gesagt, dass die Shafa'a, gibt verschiedene Arten der Shafa'a. Es gibt eine Form der Shafa'a, das ist sozusagen die Shafa'a schlechthin, wenn man meint Shafa'a. Das heißt, wenn man spricht von der Shafa'a des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann meint man damit eine ganz besondere. Das ist die gewaltige Shafa'a, auf Arabisch Ash-Shafa'atul Uzma. Und diese Shafa'a, wenn man von dieser Shafa'a spricht, dann meint man damit, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam am Tag der Auferstehung für alle Geschöpfe, ausnahmslos für alle Geschöpfe, ein gutes Wort einlegen wird. Und es geht darum, dass die Menschen in ihrem Schweiß gebadet, Angst erfüllt, mit Schrecken in ihrem Herzen nur darauf warten, dass das Gericht endlich beginnt. Jeder Mensch wartet, jeder Mensch weiß nicht, was wird mit ihm geschehen, kein Mensch kennt seinen Ausgang, und Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er wird dann, nach einer langen Prozedur, wird er sallallahu alaihi wasallam bei Allah ein gutes Wort einlegen und ihn darum bitten, das Gericht beginnen zu lassen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er das Gericht beginnt, so entscheidet er in einem Augenblick, sogar weniger als in einem Augenblick, und alles wird entschieden sein. Aber damit diese Sache anfängt, das ist eine Sache, die lange Zeit dauern wird, und Allah weiß alleine, wie lange diese Sache andauern wird. Und das ist, wie gesagt, mit der Fürsprache des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemeint, und alle Menschen werden ihn deswegen loben. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese lobenswerte Stellung. Wir sagen Al-Maqam Al-Mahmud. Und jedes Mal, wenn wir nach dem Adhan ein Dua sprechen, den überlieferten Dua, sagen wir, وَبْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ. Das heißt, O Allah, schenke ihm oder gewähre ihm die lobenswerte Stellung, die du ihm versprochen hast. Und das ist diese lobenswerte Stellung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil alle Menschen ihn dafür loben werden. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor der Hölle Allahs bewahren, denn stellt euch vor, liebe Geschwister, denn sogar die ungläubigen Menschen nur darauf hoffen, dass der Tag der Auferstehung, dass das Gericht endlich beginnt, das bedeutet, dass das Warten auf diese Sache schon schrecklich genug ist. Was ist dann mit der Strafe, die auf sie danach wartet? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch alle davor schützen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat al-Isra, Surah Nummer 17, Vers 79, ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى رب عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Das heißt sinngemäß, in der Nacht gib dir Mühe und verrichte ein freiwilliges Gebet. Das ist das, was man mit Tahajjud meint. Nicht gib dir Mühe, sondern Tahajjud ist gemeint, dass man, wie gesagt, dass man aufsteht in der Nacht, nachdem man zum Beispiel geschlafen hat und extra aufsteht, um zu beten. Das hat nichts mit Juhud zu tun. Juhud ist Jim Ha Dal, Tahajjud ist Ha Jim Dal. Andere Wortreihenfolge. Asa an yab'athaka rabbuka maqama mahmuda. Vielleicht wird dein Herr dich zu einer lobenswerten Stellung erwecken. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt vielleicht, dann wird es auch zweifellos so sein. Ubay ibn Ka'b berichtet, radiallahu, und das ist wie gesagt die lobenswerte Stellung, das ist die des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Tag der Aufstehung aufgrund seiner Fürsprache. Ebenso sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Hadith in Ubay ibn Ka'b: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Am Tag der Auferstehung werde ich der Führer der Propheten sein. Allahu Akbar. Ich werde der Führer der Propheten sein und der Prediger von ihnen. Und ich werde ihr Prediger sein. Das heißt, ich werde derjenige sein, der für sie vorsprechen wird. وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ. Und ich werde derjenige sein, der für sie Fürsprache einlegen wird. Für die Propheten wird er einlegen, Fürsprache sallallahu alaihi wasallam, und für alle anderen Menschen ebenfalls. Wie gesagt, das ist die große Schafa'a, das ist die gewaltige Schafa'a. غَيْرُ فَخْرٍ. Ich sage das nicht aus Prahlerei. Ich sage das nicht aus Prahlerei. Sallallahu alaihi wasallam. Sondern warum hat er das gesagt? Weil Allah ihm das mitgeteilt hat und er uns diese Botschaft mitteilen soll. Und deswegen, warum hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns mitgeteilt, dass er der edelste aller Gesandten ist und dass er der Führer aller Propheten sein wird am Tag der Auferstehung und ihr Fürsprecher und ihr Vorsprecher? Weil wenn er es nicht sagt, wer wird es dann sonst uns mitteilen? Er ist der Letzte der Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Diese Fürsprache, liebe Geschwister, damit jemand für dich Fürsprache yawm al-qiyamah einlegt, müssen drei Bedingungen erfüllt werden. Und diese drei Bedingungen, darin werden wir merken, dass wer die erfüllt, der bekommt die Fürsprache des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Die erste, und diese Bedingungen sind aus dem Koran al-Karim entnommen. Allah sagte in Surat al-Baqarah, im Thronschemel-Vers, in Ayah 255, مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Wer ist derjenige, der bei ihm Fürsprache einlegen könnte, außer mit seiner Erlaubnis? Also das Erste, was wir brauchen, ist die Erlaubnis Allahs subhanahu wa ta'ala. Auch unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er Fürsprache einlegen wird, yawm al-qiyamah, wird Allah ihm seine Grenzen mitteilen. Und der Prophet alaihi wasallam wird nicht, wem er will, gutes Wort einlegen dürfen, sondern nur denjenigen, den Allah ihm erlaubt hat. Die zweite Bedingung, dass Allah mit demjenigen, für den die Fürsprache eingelegt wird, zufrieden ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, in Surat Al-Anbiya, Surah 28, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. Er weiß, was vor ihnen liegt und was hinter ihnen liegt. Und sie werden für niemanden Fürsprache einlegen, außer für diejenigen, mit denen er zufrieden ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird niemals zufrieden sein mit einem Kafir. Allah subhanahu wa ta'ala wird niemals zufrieden sein mit einer Person, die Schirk begangen hat. Drittens, Allah subhanahu wa ta'ala, und das natürlich eine ergibt sich aus dem anderen, ja, drittens ist, dass die Schafa'a nur für diejenigen Menschen sein wird, die diese Schafa'a auch verdienen. Und mit verdienen ist hier gemeint, die Leute des Tawhid, die Anhänger des Tawhid, die Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala als den einen und einzigen Gott angebetet haben und ihm nichts beigesellt haben. Weder in Bezug auf seine Anbetung, noch in Bezug auf seine Namen und Eigenschaften, noch in Bezug auf seine Taten, subhanahu wa ta'ala. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er selbst, haben wir gesagt, hat verschiedenartige Fürsprachen, Schafa'at. Die eine haben wir erwähnt. Die zweite Schafa'a ist für die Paradiesbewohner, damit sie das Paradies betreten dürfen. Und denn niemand wird das Paradies betreten vor unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die dritte Schafa'a ist für diejenigen Menschen, die die Hölle betreten müssen, eigentlich müssen, aber Allah wird das für die Fürsprache unseres Propheten für sie annehmen und dann werden sie die Hölle nicht betreten oder sie werden aus der Hölle hinauskommen, nachdem sie sie betreten haben. Möge Allah uns vor all diesen bewahren und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass wir das Paradies betreten dürfen, ohne vorher bestraft zu werden. Sogar wir bitten ihn darum, dass wir nicht einmal Rechenschaft ablegen müssen, denn es gibt Menschen, die werden das Paradies betreten dürfen, ohne bestraft zu werden und ohne Rechenschaft ablegen zu müssen. So viel zum Thema der Schafa'a. Sie ist ein großes Thema, aber zusammengefasst ist das, was ich gesagt habe. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam betonte, natürlich gibt es noch viele Beweise, unter anderem, er sagte, "As-Shafa'atu li ahli al-kaba'iri min ummati." Er sagte, die Schafa'a ist im Wesentlichen für diejenigen aus meiner Gemeinde, die große Sünden begangen haben. Weil diejenigen Menschen, die keine großen Sünden begangen haben, die Menschen, die nur kleine Sünden begehen, diese kleinen Sünden, sie werden sogar verziehen durch die Gebete, die man verrichtet. Und das Problem ist, wie gesagt, bei den großen Sünden, für die man keine Taube gemacht hat, sie brauchen dringend eine Taube, beziehungsweise, dass Allah einem verzeiht. Die weitere Angelegenheit in Bezug auf den Tag der Auferstehung ist Al-Hawd. Al-Hawd ist das Trinkbecken. Damit ist gemeint, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie alle anderen Propheten auch, aber er speziell, wird ein großes Trinkbecken haben am Tag der Auferstehung, von dem seine Anhängerschaft trinken darf. Alle seine Anhängerschaft, die seiner Sunna gefolgt sind und die nichts an der Religion verändert haben, sie dürfen von diesem Trinkbecken trinken. Und derjenige Mensch, der von der Hand des Propheten sallallahu alaihi wasallam von diesem Wasser etwas zu trinken bekommt, er wird, liebe Geschwister, nie mehr durstig sein. Und deswegen, der Tag der Auferstehung ist ja ein Tag, der dauert 50.000 Jahre, wie der Prophet alaihi wasallam mitgeteilt hat. An diesem Tag, die Menschen werden Durst haben, weil die Sonne wird sehr nahe zu den Menschen herankommen. Aber die gläubigen Muslime und auch die Gläubigen der anderen Gemeinschaften, sie werden von dem Trinkbecken ihrer Propheten zu trinken bekommen. Und wenn wir getrunken haben von unserem Trinkbecken, wir werden keinen Durst mehr haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davon zu trinken geben. Und Allah subhanahu wa ta'ala, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat auch dieses Trinkbecken beschrieben, sodass, und dieses Trinkbecken ist so oft überliefert worden, dass die Gelehrten das in den Büchern der Aqidah erwähnt haben. Und zwar ist dies beschrieben worden, dass das Wasser, was sich darin befindet, weißer ist als Milch und kälter ist als Eis und süßer schmeckt als Honig und besser riecht als Moschus. Und auch das Trinkbecken ist von großem Ausmaß, und zwar ist die Länge genauso groß wie die Breite, und eine Strecke zurückzulegen, braucht man einen ganzen Monat. Und das Wasser aus diesem Trinkbecken kommt vom Paradies, kommt von dem Fluss Al-Kawthar. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Al-Kawthar, Inna a'tainaka Al-Kawthar. Wir haben dir Al-Kawthar geschenkt, gegeben. Fasalli li rabbika wanhar. So betet zu deinem Herrn und opfere. Inna shani'aka huwa Al-Abtar. Wer derjenige wahrlich, der dich verabscheut, er ist der vom Guten Abgeschnittene. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch in einem Hadith bei Bukhari und bei Muslim, dass die Trinkbecher dieses Trinkbeckens sind so viele wie die Sterne im Himmel. Er sagte, man shariba minha fala yadhma'u abada. Wer davon getrunken hat, wird nie mehr durstig sein. Eine weitere Angelegenheit am Tag der Auferstehung ist Al-Mizan. Al-Mizan ist die Waagschale. Da ist es auch eine Sache, an die jeder gläubige Mensch glauben muss, weil diese Sache im Koran und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt wird. Gemeint ist eine Waagschale, in der, liebe Geschwister, die Taten und auch andere Dinge gewogen werden. Da findet die Abrechnung sozusagen statt. Und diese Waagschale wurde sogar beschrieben in den Hadithen, dass sie eine Zunge hat. Und sie hat zwei Schalen, eine für die guten Taten und eine für die rechten Taten. Allah subhanahu wa ta'ala sagte über diese Waagschalen in Surat Al-Anbiya, Aya Nummer 47, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Wir werden die Waagschalen der Gerechtigkeit am Tag der Auferstehung bereitstellen, so wird keiner Seele Unrecht zugefügt. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلْ أَتَيْنَا بِهَا. Und selbst wenn es um ein Korn ginge, das so groß ist wie ein Senfkorn, so würden wir es hervorbringen. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Und wir genügen als Abrechner vollkommen aus. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte oder berichtet uns, dass es nicht nur die Taten darin gewogen werden, sondern auch anderes. Der Beweis dafür, dass die Taten in diesen Waagschalen gewogen werden, das ist auch eine Sache, an die ein gläubiger Mensch glauben muss. Der gläubige Mensch darf nicht sagen, wie kann es sein, dass eine Tat gewogen wird? Ein Mensch kann gewogen werden, Steine können gewogen werden, aber wie kann eine Tat gewogen werden? Wir sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, das ist eine Angelegenheit von Al-Ghaib, darum hast du dich nicht zu kümmern, denn wenn du dich darin vertiefst, führt es im Endeffekt nur dazu, das zu leugnen. Und in Wirklichkeit weißt du nur nicht, wie das funktioniert, aber es kann funktionieren. Vorher hat man auch nicht gedacht, wie kann man Taten aufzeichnen. Nur heutzutage kann man Stimmen aufzeichnen und Taten kann man tatsächlich in bewegten Bildern aufzeichnen. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist zu allem imstande. Die Menschen davor haben das auch nicht gemacht, deswegen machen wir das ebenfalls nicht. Der Beweis, dass die Taten an sich gewogen werden, ist ist der folgende Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam bei Bukhari und bei Muslim. Kalimatani khafifatani ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallahi al-azim, subhanallahi wa bihamdihi. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt zwei Worte, die leicht auf der Zunge liegen, aber schwer in der Waagschale. Und beide liebt der Al-Abama. Es sind Subhanallah al-Azim und Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah al-Azim bedeutet übersetzt sinngemäß, frei sei Allah, der Allgewaltige von jeglichem Mangel. Und Subhanallah wa bihamdi bedeutet ungefähr übersetzt, frei sei Allah vor jeglichem Mangel und ich lobe ihn mit seinem ihm zustehenden Lob. Und deswegen der gläubige Mensch soll diese Worte häufig sagen. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. Und es gibt viele Überlieferungen oder einige Überlieferungen, die über den Wert dieser wenigen Worte berichten. Also dieser Hadith ist ein eindeutiger Beweis, dass diese Tat gewogen werden wird. Bist du schon so außerhalb, Bruder? Ja, dann komm, hast du wegen der Wand oder was? Nein, ich bin hier vorne gesessen und da hingeblieben. Weil die Engel, die lieben die Sitzung, in denen man Allahs gedenkt Und da wollen wir jeden dabei haben. Nicht die Schlafenden können wegbleiben, aber wir wollen, dass die Leute besser mit uns dabei sind. Weil die Engel, sie umhüllen die Menschen, die in solchen Sitzungen sind. Ja? Okay. Da beliefert im Hadith, dass sie sich übereinander gestapelt sind, die Engel, mit den Flügeln bis zum untersten Himmel. Halas. Und bei solchen Sitzungen, am Ende der Sitzung, in jeder Sitzung, an der Allahs gedacht wird, sagt Allah subhanahu am Ende der Sitzung, Ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Das heißt, ich mache euch Engeln zu Zeugen. Gemeint sind die Engel, die Allah erschaffen hat, extra um solche Sitzungen immer heimzusuchen, zu suchen, wo sie sind. Okay? Und am Ende dieser Sitzung, Allah sagt zu den Engeln immer, ich mache euch zu Zeugen, dass ich ihnen allen vergeben habe. Ihre Sünden alle vergeben habe. Daraufhin sagt ein Engel von den Anwesenden, O Allah, die Person so und so, einer von den Anwesenden, der ist eigentlich gar nicht gekommen wegen der Sitzung an sich, sondern der wollte nur was ganz anderes erledigen, hat sich dann dazugesetzt, zufälligerweise sozusagen. Dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, Humul qawmu la yashqa minhum jalisuhum. Er sagte, das sind Leute, bei denen keiner von ihnen vom Guten ausgeschlossen wird. Und wortwörtlich heißt es, keiner von ihnen wird unselig. Das heißt, die sozusagen, wenn du mit rechtschaffenen Menschen zusammen bist, dann hast du was davon, auch wenn du nicht unbedingt einer von ihnen bist. Du bekommst was Gutes ab von ihnen. Ja, das ist immer so, der gläubige Mensch, der gibt das Gute, was er hat, auch an anderen Menschen weiter. Deswegen soll man sich immer mit gläubigen Menschen aufhalten, denn auch wenn man selbst nicht so ist, so versucht man so ähnlich zu sein wie die anderen Menschen. Der zweite Art von Taten oder zweite Art von Dingen, die gewogen werden, wird Yawm al-Qiyamah in den Waagschalen, sind die Blätter, auf die die Engel aufgeschrieben haben, was du getan hast. Und der Beweis dafür ist einer der wertvollsten Hadithe, die wir überhaupt haben. Und das ist einer der Hadithe, die dem gläubigen Menschen am meisten Hoffnung machen. Und der gläubige Mensch lebt immer zwischen Hoffnung und Angst in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Macht er eine Sünde, hat er Angst vor der Strafe Allahs. Macht er etwas Gutes, hat er Hoffnung auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und es gibt ein paar Hadithe, die sehr besonders wertvoll sind. Zu diesen gehört der folgende Hadith, der ebenfalls authentisch überliefert worden ist in Sunan Ibn Majah. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er berichtet uns über einen Menschen. Okay, er berichtet uns über einen Menschen, der so viele Sünden begangen hat, dass man sich das gar nicht mehr vorstellen kann. Deswegen sagte er, فَيُنْشَرُ لَهُ تِسْعَةً وَتِسْعُونَ سِجِلَّ. Ihm werden, am Tag der Auferstehung, diesen Menschen werden 99 Schriftrollen aufgemacht, ausgebreitet. 99 Schriftrollen. كُلُّ سِجِلٍ مَدُّ الْبَصَرِ. Jede einzelne Schriftrolle wird so lang sein, soweit das Auge reichen kann. Soweit das Auge reichen kann. ثم يقول الله عز وجل هل تنكر من هذا شيئا. Allah subhanahu wa ta'ala fragt ihn auch noch in diesem Moment, obwohl es 99, es kann keiner übersehen. Also selbst wenn er etwas zu bemängeln hätte, selbst wenn er sagen würde, nein, das kann nicht alles sein, das ich gemacht habe, kann nicht alles falsch sein, selbst dann sind so viele, dass manche davon stimmen müssen. Allah sagte, leugnest du irgendetwas von dem, was hier geschrieben steht? Was meint ihr, wie lange diese Person brauchen wird, um die Sache durchzulesen? Also wenn er die Sache versus ernst nehmen wird, und die Person wird das ernst nehmen, glaubt mir, die Person wird das ernst nehmen, weil das ist kein Spaß mehr, weil diese Sache wird gewogen werden und kann sein, dass die anderen Taten natürlich nichts mehr wiegen. Er wird diese Sache, das steht nicht im Hadith, was ich sage, es steht nicht drin, dass er diese Zeilen alle durchgehen wird, aber mit Sicherheit wird er sie durchgehen. Der Mann hat 50.000 Jahre Zeit, okay, das ist länger als sein ganzes Leben gedauert hat. Er kann jeden einzelnen Punkt in Frage stellen. Und Allah wird ihn fragen, leugnest du irgendetwas an diesen Schriftrollen, diesen 99 ausgebreiteten, die so groß sind, dass dein Auge nicht das Ende davon sehen kann? Er wird sagen, La ya Rabb. O mein Herr, nein. Nichts davon leugne ich. Daraufhin wird Allah subhanahu wa ta'ala sagen, natürlich, diese Person ist ein Muslim. Die Person ist ein gläubiger Mensch. Er weiß, es bringt nichts, jetzt irgendwann ein Spiel zu spielen. Es bringt nichts, irgendwas zu lügen. Du stehst vom Herrn der Welten, er weiß alles, er weiß deine Absicht und er schaut jetzt sogar noch einmal, ob du die Wahrheit sprichst oder nicht. Allah subhanahu wa ta'ala fragt ihn noch einmal, أَظَلَمَتْكَ كَتَبِي الْحَافِظُونَ عَنْ ذَلِكَ حَسَنَةً. Das heißt also, haben dich meine Schreiber, die Engel, haben dich meine Schreiber um irgendeine Hasana betrogen? Oder haben dir meine Schreiber, die alles aufgeschrieben haben und bewahrt haben, haben sie dir Unrecht getan in Bezug auf irgendeine einzige gute Tat, die du gemacht hast? Der Mann natürlich wird voller Angst sagen, nein, mein Herr, sie haben mir kein Unrecht getan, weil er hat nie was Gutes gemacht, das soll damit gesagt werden. Das heißt, wo sind deine guten Taten? Haben wir dir irgendeine gute Tat vergessen aufzuschreiben? Hast du irgendetwas, was du getan hast, was nicht aufgeschrieben wird, weil es alles schlecht? Hast du irgendwas Gutes gemacht? Und der Mann wird vor Schrecken sagen, nein. Weil selbst wenn er was gehabt hätte, was bringt's? Selbst wenn er was hätte, es wäre lächerlich im Vergleich zu den 99 Schriftrollen, die er hat. Daraufhin wird Allah subhanahu wa ta'ala selbst sagen, doch, du hast also eine gute Tat, die du du hast eine gute Tat, die wir dir noch nicht vorgetragen haben in diesen Schriftrollen. Das soll damit gesagt werden. Inna laka indana hasanat. Du hast bei uns gute Taten. Wa innahu la dhulma alayka al-yawm. Und heute wird dir kein Unrecht zugefügt. Alla ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Das heißt, deine gute Tat, die du gemacht hast, ist, du hast bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad sein Diener und sein Gesandter ist. Daraufhin wird der Mensch sagen, ya Rabb, ma hadhihi al-bitaqa ma hadhihi al-sijillat. Dieses Wort, was der Mann gesprochen hat, diese Shahada, die stand auf einem kleinen Zettel. Auf einem kleinen Zettel. Und dann wird der Mensch sagen, oh mein Herr, was soll dieser kleine Zettel machen gegen diese 99 Schriftrollen? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, innaka la tuzlamu al-yawm. Du wirst heute nicht ungerecht behandelt werden. As-sijillatu fi kiffa wal-bitaqatu fi kiffa fatashat as-sijillat wa thaqulat al-bitaqa. Das heißt, die Schriftrollen, sie werden alle in eine Waagschale gelegt. Und dieser eine Zettel wird in die andere Waagschale gelegt und dieser Zettel wird die anderen 99 Schriftrollen alle überwiegen. وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَ. Die Bitaqa wird also schwerer wiegen als alle anderen 99 Schriftrollen. Und dieser Hadith, liebe Geschwister, weist, und wie es in anderen Überlieferungen heißt, keine Sache wird am Tag der Auferstehung so viel wiegen wie der Name Allahs subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist es auch die Aqida der Ahle Sunnah, dass der gläubige Mensch, er wird eines Tages das Paradies betreten, auch wenn er Falsches begangen hat. Aber Allah subhanahu wa ta'ala bewahre uns. Wir möchten natürlich nicht in die Verlegenheit bekommen. Aber was wir brauchen, ist das Gleiche, was auch dieser Mensch gebraucht hat. Und zwar die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Denn die Taten, die er gemacht hat, alleine reichen nicht aus. Und diese Shahada alleine reicht nicht aus. Es sei denn, Allah subhanahu wa ta'ala erbarmt sich dieser Person. Und die dritte Sache, liebe Geschwister, die gewogen werden wird, sind der Täter selbst. Das heißt, nicht nur die Tat, nicht nur die Schriftrollen, sondern der Mensch selbst wird gewogen werden am Tag der Auferstehung. Allah sagt in Surah Al-Kahf, Vers Nummer 105, am Ende der Surah, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ. Jene sind diejenigen, die Verse ihres Herrn geleugnet haben und auch das Treffen mit ihm. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Deswegen sind ihre Taten zunichte geworden. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. Und so werden wir ihnen am Tag der Auferstehung kein Gewicht beimessen. Wir werden diesen Menschen kein Gewicht beimessen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch einmal von Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu verlangt, dass er einen Baum besteigen soll. Er sollte mal an einen Baum hochklettern, um etwas zu holen. Daraufhin haben die Sahaba radiallahu ta'ala anhum ihn angeschaut und aufgrund des Windes haben sich sein Körper und seine Beine haben sich bewegt. Und er hatte radiallahu ta'ala anhu sehr dünne Beine gehabt. Und sie haben daraufhin gelacht, angefangen zu lachen. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "Ma tadhakun, warum lacht ihr? Oder wovon lacht ihr? Lirijlu abdillahi athqalu fil mizan yawm al-qiyamati min Uhud." Er sagte: "Wahrlich, der Fuß oder das Bein von Abdullah ibn Mas'ud wird am Tag der Auferstehung schwerer wiegen als der Berg von Uhud." Und dieser Hadith ist im Musnad von Imam Ahmad rahimahullah ta'ala überliefert. Und die Muhaqqiqun des Musnad sagten sahihun li ghayrihim. Ebenso eine Sache, an die wir zu glauben haben, yawm al-qiyamah, das ist as-sirat. Das heißt, as-sirat, liebe Geschwister, ist die Brücke. Und zwar geht es um eine Brücke, die Allah subhanahu wa ta'ala über die Hölle ausstrecken wird, legen wird. Und über diese Brücke werden alle Menschen, die Ersten und auch die Letzten Versammelten, alle werden die übertreten müssen, um ins Paradies eingehen zu dürfen. Die Auswahl findet vorher statt und diese Brücke betreten die gläubigen Muslime und die Heuchler, und die, manche von ihnen fallen rein, die Heuchler und manche Muslime, und andere werden diese Brücke überqueren können. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Maryam, in der Ayah 71, وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. Jeder von euch wird daran vorbeigehen. كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Dies obliegt deinem Herrn unabänderlich beschlossen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: يؤتى ثم يؤتى بالجسر أو الجسر فيجعل بين ظهري جهنم. Er sagte, und dann wird die Brücke gebracht werden und sie wird auf die Hölle gelegt werden. Und dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim überliefert. Ebenso, liebe Geschwister, gehört es zum Glauben an den Tag der Auferstehung, zu glauben an die Hölle und an das Paradies. Das Paradies, liebe Geschwister, ist die Stätte, in der die Gläubigen belohnt werden werden, und die Hölle ist die Stätte, in der die anderen bestraft werden werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala machte dies im Koran an vielen Ayat deutlich, und dass eben die Hölle, sie wird bestimmt sein für die Heuchler und bestimmt werden für die Kuffar und für die Mushrikin, aber auch für manche Muslime, von denen Allah subhanahu wa ta'ala möchte, dass sie betreten aufgrund ihrer Sünden, die sie begangen haben. Allerdings werden die Muslime dort nicht für immer und ewig bleiben. Zum Iman an Al-Jannah, an das Paradies, und an Nar, an das Höllenfeuer, gehören die folgenden drei Punkte, damit jemand sagen kann, dass auch tatsächlich an diese Sachen glaubt. Erstens, dass man glaubt, dass diese Sache wahr ist, über die uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet hat, an das Paradies zu glauben und an die Hölle zu glauben. Dass das Paradies die Stätte ist, in der die Muslime für immer und ewig bleiben werden, und die Hölle, dass die Stätte ist der Ungläubigen, in der sie für immer und ewig bleiben werden. Zweitens, dass man daran glaubt, dass diese beiden Ortschaften bereits jetzt schon existieren. Allah sagte im Surat Al-Imran, Surah Nummer 3, Vers 133, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرُضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Und beeilt euch und wetteifert um eine Vergebung eures Herrn und um einen Paradiesgarten, dessen Breite so groß ist wie Himmel und Erde, bereitet für die Gottesfürchtigen. Bereitet, das heißt, er steht schon bereit für die gottesfürchtigen Menschen. Und über das Höllenfeuer sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Baqarah, Surah Nummer 2, Vers 24, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Und wenn ihr es nicht tut, das heißt, wenn ihr keinen Koran hervorbringt wie den von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und ihr werdet es auch nicht tun, so fürchtet euch vor dem Höllenfeuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind, das für die Ungläubigen bereitet ist. Auch das Höllenfeuer existiert jetzt schon bereit. Auch sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim überliefert, er sagte, اطلعتُ في النار فرأيتُ أكثر أهلها النساء. Er sagte, ich habe einen Blick auf die Hölle geworfen und ich habe gesehen, dass die meisten Höllenbewohner die Frauen sein werden. Und das war in der Nacht der Himmelsreise. Das war in der Nacht der Himmelsreise, in der der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht nur das Paradies gesehen hat, sondern auch die Hölle. Und drittens muss man glauben in Bezug auf Al-Jannah und An-Nar, dass diese beiden Ortschaften für immer und ewig existieren werden. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Bezug auf Surat Hud, Vers Nummer 108, وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. Er sagte, und was diejenigen angeht, die glücklich sein werden, so werden sie im Paradies für immer bleiben, solange die Himmel und Erde wären, außer diejenigen, die dein Herr will, als eine unverkürzte Gabe. Das heißt, die hört niemals auf. Und gibt es viele Ayat darüber. Und Allah sagte subhanahu wa ta'ala in Bezug auf die Hölle in Surat Al-Jinn, Vers Nummer 23, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Allah sagte, und wer sich Allah und seinem Gesandten widersetzt, so wird für ihn das Feuer der Hölle sein, um ewig und auf immer darin zu bleiben. Und darüber gibt es viele Ayat, auch in Surat Al-Ahzab, Vers 64 und 65 steht auch drin, dass die ungläubigen Menschen für immer und ewig in der Hölle bleiben werden und dass es kein Entrinnen geben wird. Und Allah sagt auch, وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Und sie werden aus dem Höllenfeuer nicht rauskommen. Was ergibt sich als vorletzten Punkt? Liebe Geschwister, wir haben noch zwei Punkte, dann sind wir inshallah fertig. Der vorletzte Punkt ist, was ergibt sich aus dem Iman an den jüngsten Tag? Und auch hier stellen wir uns wieder die Frage, ist der Iman einfach nur eine Sache im Herzen oder ist es nicht eine Sache, die man glaubt im Herzen und auch ausspricht und auch danach lebt? Und zweifellos ist der Iman, wie gesagt, besteht aus all diesen drei Komponenten. Erstens einmal gibt sich aus dem Iman an den jüngsten Tag, dass man eifrig danach strebt, Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber gehorsam zu sein. Dass man nach seiner Belohnung strebt und dass man sich weit entfernt vor der Ungehorsamkeit ihm gegenüber, aus Angst vor der Strafe, die Allah subhanahu wa ta'ala einen an diesem Tag angedroht hat. Zweitens, der Glaube an den jüngsten Tag und an den letzten Tag und den Tag der Auferstehung, an den Tag der Ewigkeit, dieser Tag ist wie ein Trost für den gläubigen Menschen. Warum ein Trost? Weil er ihm vieles entgangen ist in diesem Leben an der Wonne dieses Lebens. Es gibt in diesem Leben Dinge, die hat uns Allah subhanahu wa ta'ala verboten und im Jenseits erlaubt. Und der Gläubige hält sich zurück vor den Dingen, die Allah einem verboten hat, damit sie einem im Jenseits zustehen werden. Nein, gibst du ein paar Kurz. Gibst du ein paar? Ja. Aufstehen. Ja, gibst du ein paar. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صَحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte im Hadith in Sahih Bukhari und in Sahih Muslim, ihr dürft weder von goldenen noch von silbernen Gefäßen trinken und auch nicht in den Tellern von Gold, aus Gold und Silber essen. Denn diese sind für sie in diesem Leben und sie sind für uns im nächsten Leben. Und auch ist einmal Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu eingetreten bei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gerade auf einer Matte lag. Und diese Matte, liebe Geschwister, sie hatte Spuren hinterlassen an seinem Körper, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, es war eine unbequeme Matte, nicht so wie die Bettmatten, die wir kennen heutzutage, mit Bettmatratzen. Und auch sagte Umar, فَإِذَا عَلَيْهِ إِزَارٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ. Er sagte, er hatte einen Umhang an und doch keinen Umhang an. Untergewand meine ich. Izar ist, was ist der? Er sagt, er hat einen Umhang an und doch keinen Umhang, weil es war etwas, wie gesagt, etwas, was man heutzutage als Kleider von armen Menschen eher betrachten würde. وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ. Und die Kieselsteine, Entschuldigung, die Matte, sie hatte Spuren hinterlassen an seinem Körper. وَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوَ الصَّاعِ. Und dann habe ich gesehen, da war ein Haufen von Gerste irgendwo in der Ecke, ein Haufen von Gerste, die, so viel wie ein Sa'. Ein Sa' ist einfach viermal beide Hände voll. Und so weiter und so fort. Und er sagte, und dann fing er an zu weinen, Umar ibn Khattab, aufgrund dieses Zustandes. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, Ma yubkika ibn al-Khattab, Sohn von al-Khattab, was hat dich zum Weinen gebracht? Faqultu ya Nabi Allah, wa ma liya la abki, wa hadha al-hasiru qad athara fi jambik, wa hadha khizanatuka, wa hadhi khizanatuka, la ara, wa dhalika kisra, wa qaysaru fi thimari wal-anhar, wa anta Nabi Allah, wa safwatuhu, wa hadhi khizanatuka. Er sagte sinngemäß, radiallahu ta'ala anhu, nachdem er gefragt wurde, was hat dich zum Weinen gebracht, sagte er, O Prophet Allahs, wie sollte ich nicht weinen? Guck dir mal deine Matte an. Sie hat Spuren an deinem Körper hinterlassen. Und das sind deine Reserven an Essen, die du hast. Und Kisra und Qaisar, die Herrscher, die heutigen, die Herrscher damals, die dort geherrscht haben in Persien und geherrscht haben in Rom, Kisra und Qaisar, sie schwimmen in Früchten und sie schwimmen in Flüssen. Und du bist der Prophet Allahs und der Auserwählte Allahs und das ist deine Kammer, die du noch übrig hast. Daraufhin sagte Ibn al-Khattab, daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, O Sohn von al-Khattab, Ala takunu lana al-akhira wa lahum al-dunya? Faqultu bala. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Sohn von al-Khattab, gehört uns nicht das Jenseits und ihnen das Diesseits? Daraufhin sagte er, Jawohl, O Gesandter Allahs. Und dieser Hadith ist überliefert worden in Sunan Ibn Majah. Und das weist auch darauf hin, dass der gläubige Mensch sich zufrieden geben soll mit dem, was er in diesem Leben bekommt. Denn das, was ihn im Jenseits erwartet, sobald er das, was im Jenseits ist, auch nur einen Augenblick genossen hat, wie der Prophet uns berichtet hat, sallallahu alaihi wasallam, wird er sowieso alles vergessen, was in diesem Leben gewesen ist. Drittens, liebe Geschwister, ein dritter Vorteil aus dem Glaube an den letzten Tag ist, dass man sich bewusst macht, die vollkommene Gerechtigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, da er jedem Menschen das geben wird, was ihm zusteht. Und Allah wird keinen Menschen ungerecht behandeln. Die letzte Thematik, die wir anschneiden möchten, die nicht direkt was zu tun hat mit dem Tag der Auferstehung, sondern es geht um die Vorboten des Tages der Auferstehung. Es ist also keine, hier handelt es sich nicht um eine Säule, weil die Säule ist der Glaube an den Tag der Auferstehung. Aber es geht jetzt darum, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam uns einige Sachen mitgeteilt hat, die geschehen werden, noch bevor der Tag der Auferstehung eintreten wird. Und manches davon ist bereits eingetreten, unter anderem die Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist eines der deutlichsten Zeichen für das Eintreffen der Stunde. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini min hadhihi aw kahataini wa qarana bayna as-sabbabati wal-wusta. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, ich bin zusammen mit der Stunde entsandt worden, wie diese beiden Finger. Und er zeigte dabei mit seinem Mittelfinger und mit seinem Zeigefinger. Das ist, wie gesagt, er will damit sagen, das eine folgt dem nächsten. Das eine, wenn es eingetroffen ist, dauert es nicht mehr lange, bis das nächste eingetroffen ist. Ebenso die Spaltung des Mondes ist auch ein Zeichen des jüngsten Tages, denn Allah sagte, اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرِ. Die Stunde ist nahe getreten und der Mond hat sich gespalten. Und ebenso ein Feuer, von dem uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet hat, das sich ausbreiten wird im Gebiet von Al-Hijaz, ist ebenfalls schon eingetreten, wie uns die Geschichte-Historiker, wie Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, berichten. Und es gibt weitere Zeichen, die teilweise eingetreten sind oder noch nicht eingetreten sind. Wie zum Beispiel hat er uns berichtet, dass eine Sklavin ihren eigenen Herrn gebären wird und dass die barfüßigen, nackten Schafshirten wetteifern werden, wer die höchsten Gebäude baut. Und ebenso, dass es 30 Lügner geben wird, die alle das Prophetentum beanspruchen werden. Und ebenso berichtete uns der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam von 10 großen Zeichen. Das sind alles kleine Zeichen, aber es gibt auch 10 große Zeichen, wie der Prophet uns berichtet im Hadith von Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu ta'ala anhu. Und dieser Hadith ist in Sahih Muslim berichtet. Hudhayfa ibn Usayd al-Ghifari manisch radiallahu ta'ala anhu. Er sagte, اطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ. Eines Tages kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu uns hinaus, während wir zusammen Allahs gedachten. فَقَالَ مَا تَذَاكَرُونَ. Er sagte, worüber redet ihr? Er sagte, نَذْكُرُ السَّاعَةَ. Er sagte, wir gedenken der Stunde. Das heißt, wir gedenken dem Tag der Auferstehung. قَالَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا 10 آيَاتٍ. Er sagte, sie wird nicht eintreffen, bis ihr vorher 10 Zeichen gesehen habt. فَذَكَرَ الدُّخَانَ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ خَصْفٌ فِي بِالْمَشْرِقِ وَخَصْفٌ فِي الْمَغْرِبِ بالمغرب وخصف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس في محشرهم. Erwähnte dann sallallahu alaihi wasallam Rauch und erwähnte den Ad-Dajjal, den falschen Messias. Erwähnte Ad-Dabbah, ein Tier, und erwähnte das Auftreten, das Aufgehen der Sonne vom Westen, und erwähnte das Hinabsteigen von Jesus, dem Sohn der Maria. Und alaihi salam. Und er erwähnte Ya'juj und Ma'juj, die Erscheinung des Volkes Gog und Magog. Und er erwähnte 3 Erdrutsche, einen im Osten, einen im Westen und einen in der arabischen Halbinsel. Und das letzte, was er erwähnte, sallallahu alaihi wasallam, ist ein Feuer, das aus dem Jemen entspringen wird und die Menschen zu ihrem Aufenthalts, zu ihrem Versammlungsplatz versammeln wird, zusammenscharen wird. Und auch hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns über andere Zeichen berichtet, über Al-Mahdi, eine Person, die aus der Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam erscheinen wird. Und er hat uns auch berichtet von der Kaaba, dass sie zerstört werden wird. Und da hat uns auch berichtet davon, dass der Koran zu Allah subhanahu wa ta'ala hochgetragen werden wird. Und das sind alles verschiedene Themen, die natürlich jedes von sich einen Vortrag an sich verdient. Ansonsten bleiben wir hier stehen und enden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.